macht dir doch die Schuhe ganz dreckig. Aber Mama, hier wächst ganz viel Klee. Und vierblättriger bringt Glück. Da hast du recht. Auch sind die schön. Die stellen wir der Oma aufs Grab. Ja? Ja. Ah, Emily! Das Steinbett. Kriminalhörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Kjell Eriksson. Komm an, wir müssen mal wieder. Fahrerflucht, zwei Tote. Wo? In Upsalanäs, in der Straße, die zum Friedhof führt. Irgendwelche Zeugen? Bis jetzt keinen. Ein Lastwagenfahrer ist am Unfallort vorbeigekommen und hat uns angerufen. Das eine Opfer ist ein Kind, ungefähr 6. Mittwoch, 14. Juni. Es war einer dieser Tage, die so viel Gutes für den Sommer verhießen. Als sie und Ula Hafer an Wiesen und Feldern vorbei zum Tatort fuhren, sah Ann Lindell, wie ein Mann durch das hüfthohe Gras ging und mit der Hand über die Halme strich. Für einen Moment dachte sie an Edward. Entschuldigung, ich bin der Pfarrer hier. Ich habe die Sirenen gehört und bin einfach losgelaufen. Das sind doch nicht Josephine und Emily. Sie kennen die beiden? Ja, sie wollten heute zum Friedhof kommen. Es ist der Todestag von Josephines Mutter. Sie ist vor 6 Jahren gestorben. Sie kommen jedes Jahr am 14. Juni. Sie sind es, nicht wahr? Ann Lindell kniete sich hin, um die Decke anzuheben, und der Pfarrer nickte nur. Josephine Cederin war ganz offensichtlich eine schöne Frau gewesen. Ihre Haare, im gleichen Farbton wie die des Mädchens, waren kurz geschnitten und gaben ihrem Gesicht einen strengen Rahmen. Fahrerflucht. Das kann mir keiner erzählen. Sondern? Das war kein Zufall, dass die beiden überfahren wurden. Das war... Weißt du, wie viele Menschen jedes Jahr auf Schwedens Straßen ihr Leben lassen? Kein Regen, gerade Straße, heller Sonnenschein. Wieso soll da ein Auto 2 Menschen hintereinander so überfahren, dass sie tot sind? Hm? Der zweite Tag. Gut. Was wissen wir? Josephine Cederin, 32 Jahre aus Vreta. Ein Kind, 6 Jahre. Das Tatfahrzeug war ein PKW, sagen die Techniker. Sie gehen davon aus, dass sie an den Knöpfen oder so Lackspuren finden können. Und noch was. Der Ehemann der Toten ist wie vom Erdboden verschluckt. Sein Auto übrigens auch. Ein blauer BMW. Er arbeitet bei der Medforsk, einer Firma, in der Medikamente entwickelt werden. Aber Sven-Erik Cederin ist gestern dort nicht aufgetaucht. Und heute auch nicht. Wie viele Leute arbeiten dort? 10. Sie sind alle befragt worden. Keiner hat ihn gesehen. Es war nicht ihr erstes ermordetes Kind. Sie hatte ganz am Anfang ihrer Laufbahn schon eine Kinderleiche gesehen, vor 15 Jahren. Aber das hier war schlimmer. Zusammen mit Hafer fuhr sie zum Haus der Cederins. Guck mal, was ich für dich im Nähzimmer gefunden habe. Ah, Josephines Tagebuch. Na, sieh mal an. 6. Mai 98. Wenigstens ist mit der ewigen Ungewissheit jetzt Schluss. Ein ganzes Jahr ging das jetzt so. Ich kann nicht behaupten, dass ich überrascht bin, doch es tut unheimlich weh. Vielleicht bin ich selber schuld. Und wir haben ein Kind. Eifersucht als Motiv. Klar, möglich. Aber dass ein Vater sein Kind umbringt. Geldsorgen hatten die beiden jedenfalls nicht. Allein wenn man sich hier umsieht. Alles ein bisschen dreckig und heruntergekommen, aber ein herrliches Haus. Sie fuhr nach Hause, um Josephines Tagebuch zu lesen. In ihrer Wohnung blinkte das rote Lämpchen des Anrufbeantworters. Zuerst die Stimme ihrer Mutter mit den neuesten Nachrichten. Der zweite Anruf war von Edward. Seit einem halben Jahr hatte sie nichts von ihm gehört. Ihre Knie wurden weich. Ula Hafer? Guten Morgen, mein Lieber. Ich hoffe, du hattest eine ruhige Nacht. Die junge Mutter hat eine Sommergrippe, also hatte ich Dienst. Dann erhol dich ein bisschen im Büro. Ich fahre gleich zu Medforsk. Ich will mir noch mal die Frauen ansehen dort. Und dann treffen wir uns zum Mittagessen im Savoy. Die sind doch alle schon verhört, Ann. Aber es gibt eine Geliebte. Das hat Josephines Tagebuch eindeutig bestätigt. Allerdings ohne Namen und Adresse. Der dritte Tag. Ich bin bereits befragt worden. Sophie Rönn, 35 Jahre, und Sie arbeiten seit 5 Jahren für Medforsk, ich weiß. Trotzdem, wie würden Sie Sven Erik Sidorin charakterisieren? Ein hervorragender Wissenschaftler. Einer, der was erreichen will. Er arbeitet Tag und Nacht, er kommt früh und ist einer der Letzten, der geht. Er reist viel, nimmt an Konferenzen teil und so weiter. Und er ist beliebt, okay? Hatten Sie auch sonst Kontakt zu Sidorin? Was meinen Sie? Privat, meine ich. Sven, Erik und ich hatten keinen privaten Kontakt. Es gibt Leute, die glauben, dass er seine Familie überfahren hat. Niemals. Denkt man das nicht immer? Und doch kommt so etwas vor. Ja, aber nicht bei Sven Erik. Er würde das nie tun. Doch nicht sein Kind. Er redet ständig von Emily. Und seine Frau? Redet er auch von ihr? In letzter Zeit hat er irgendwie einen abwesenden Eindruck gemacht. Glauben Sie, dass das mit seiner Ehe zu tun haben könnte? Er ist viel gereist. Vielleicht hat er unterwegs tatsächlich jemanden getroffen, ich weiß nicht. Wohin ist er gereist? Wir sind zwar selbstständig, aber wir haben eine Art Hauptauftraggeber, der die von uns mitentwickelten oder getesteten Präparate vermarktet. Ein Pharmaunternehmen in Malaga, Una Medico. Er fliegt oft dorthin. Hat es innerhalb der Firma Konflikte gegeben? Sven Erik und Jack verstehen sich nicht besonders gut. Jack ist ihr Chef. Die beiden haben zusammen das Unternehmen gegründet. Jack Mortensen ist der Geschäftsführer. Sven Erik leitet das Forschungsprogramm. Jedem gehört die Hälfte. Sie streiten oft. Und überall hier kann man das hören. Im Anschluss an das Gespräch mit Sophie Rönn unterhielt sie sich auch noch mit Theresia Wall. Aber die Befragung erbrachte nichts Neues. Kohlrouladen habe ich ja schon eine Ewigkeit nicht mehr gegessen. Wunderbar. Die Verbindungen der Medforsk zu Una Medico in Malaga sind nicht ganz leicht zu durchschauen, Ann. Willst du wirklich nichts Richtiges essen? Der Kuchen ist gut. Teilweise übernehmen sie Forschungsaufträge, vor allem Laborarbeiten, Testreihen und so weiter. Teilweise bieten sie ihre Entwicklungsergebnisse zum Kauf an oder zur Lizenzierung. Sie arbeiten jedenfalls sehr eng zusammen. Ich würde schon sagen, sie sind in einer gewissen Abhängigkeit. Aber der Laden läuft eben. Und die Finanzen der Familie? Josephine und Emily waren bei der Skandia versichert, mit Sven Erik als Begünstigten. Die Versicherungssumme geht in die Millionen. Na, sieh an. Es gibt Aktien im Wert von etwa 500.000, die meisten aus dem pharmazeutischen Bereich. Kredite auch in der bescheidenen Höhe von 900.000. Aber auch ein Bankguthaben von 500.000 und ungefähr die gleiche Summe in Wertpapieren. Mit anderen Worten, kein akuter Geldmangel. Kann man so sagen. Herr Sedrin hat nämlich gerade auch noch ein Grundstück in der Dominikanischen Republik gekauft. Für 85.000 Dollar. Bezahlt allerdings mit dem Geld von Medforsk. Kannst du dir vorstellen, was die mit 2 Hektar Land in der Karibik anstellen wollen? Ulla checkt das Übliche. Einkäufe, Dienstreisen, Restaurantbesuche, Tankstellen. Und ich kümmere mich um diesen Mortensen. Das Übliche. Das ist doch mal eine Überraschung. Ulla Hafer begann mit ein paar Kollegen alles abzuklappern. Restaurants, in denen Sedarin gegessen hatte, Hotels. Man kannte ihn, aber ernstzunehmende Hinweise auf den Fall brachte die Aktion nicht. Auffällig war nur ein Detail. Eine Tankstelle, an der Sedarin oft getankt und mit seiner Karte gezahlt hatte, die aber nicht auf einem seiner üblichen Wege lag. Schließlich fing Hafer auch noch an, die Passagierlisten des Flughafens zu überprüfen. Schön hier, nicht wahr? Sehr schön. Jack Mortensen? Ganz genau. Bin gleich bei Ihnen. Setzen Sie sich doch. Der 5. Tag. Jack Mortensen kam mit einem komplett ausgerüsteten Tablett aus dem Haus. Tassen, Untertassen, Teller, eine Kaffeekanne, 2 gefaltete Stoffservietten, Scones, Marmelade. Ann Lindell war gerührt und hätte den Zweck ihres Besuchs fast vergessen. Haben Sie etwas über Sven Erik in Erfahrung bringen können? Nein, leider nicht. Wir versuchen uns einen Überblick über seinen Bekanntenkreis zu verschaffen. Bekanntenkreis? Ich glaube nicht, dass Sven Erik einen großen Bekanntenkreis hat. Er ist ein Einzelgänger in vielerlei Hinsicht, abgesehen vom Golfplatz vielleicht. Dort gibt es eine Liebe, die auf echter Gegenseitigkeit beruht. Spielen Sie auch Golf? Um ehrlich zu sein, ich habe es versucht, aber das ist nichts für mich. Und was ist dann etwas für Sie? Der Garten. Und außerdem sammle ich Stoffe. Webarbeiten. Sehr alte natürlich. Mutter ist die treibende Kraft, aber wie sagt man so schön, wir haben uns in dieser Neigung getroffen. Stoffe? Naja, so Stoffreste. Vor allem aus Südamerika und Südostasien. Ah, ja. Was meinen Sie, wo könnte Sederin sich aufhalten? In der Dominikanischen Republik? Ja, ein Stück Karibik. Sie haben also von dem Kauf erfahren? Ehrlich gesagt verstehe ich auch nicht, warum er das getan hat. Haben Sie ihn daraufhin angesprochen? Immerhin hat er mit dem Geld der Firma bezahlt. Natürlich habe ich das. Ich bin der Geschäftsführer. Ich wollte wissen, warum und wozu. Aber er hat nur gesagt, dass auf seinem Konto nicht genug Geld gewesen sei. Er die Summe aber unverzüglich überweisen werde. Und? Hat er das getan? Nein. Besorgt? Natürlich. Sven-Erik ist ein erfolgreicher Wissenschaftler. Er hat die Energie und er hat Ideen. Ohne ihn liefe hier nichts. Und außerdem ist er seit vielen Jahren mein Freund. Warum hätte ich ihm nicht trauen sollen? Hat er eine Geliebte? Das weiß ich nicht. Vielleicht. Wenn ich auch nicht wüsste, warum er einen so wunderbaren Menschen wie Josephine verlassen sollte. Wissen Sie, wir haben so lange zusammengearbeitet. Man macht das nicht, wenn man kein gemeinsames Ziel hat. Ich will Ihnen keine Samariterparolen um die Ohren hauen, aber es ist doch so. Wir suchen nach Heilungsmöglichkeiten für eine der qualvollsten Krankheiten, an denen ein Mensch leiden kann. Sven-Erik ist einer von uns. Später, viel später, erinnerte sie sich daran, was sie damals, als sie wieder in ihren Wagen stieg, gedacht hatte. Ein einsamer Mensch, dieser Jack Mortensen, sitzt allein in diesem riesengroßen Haus und der Garten drumherum ist so wunderbar gepflegt und so leer. Auch Mutter würde sich sicher freuen. Hey, kein schlechtes Foto. Ja, ich kenne diesen Mann. Der kauft öfters hier ein. Der sechste Tag. Kam er mit dem Auto? Oh, mit was für einem? So eins hätte ich auch gern mal. Ein blauer BMW. Manchmal habe ich ihn nur tanken sehen, da kam er gar nicht rein. Weshalb erinnern Sie sich so gut an ihn? Im Frühling hat er einmal alle Tulpen gekauft, die wir hatten. 7 Zehnerpacks. Sie würden wohl auch mal gern 70 Tulpen bekommen, was? Nö, lieber Rosen. War er immer allein oder war auch mal jemand bei ihm? Ja, eine Frau. Blond, um die 30. Ziemlich hübsch, aber keine perfekte Schönheit. Keine Dame, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich habe sie wiedererkannt. Die kauft ihr manchmal ein. Wohnt sie hier in Valby? Das weiß ich nicht, vielleicht. Wann war sie zuletzt hier? Letzte Woche, sie hat Samen gekauft. Samen? Möhren und so. Wenn sie wiederkommt, würden Sie sich die Autonummer bitte notieren? Würden Sie das tun? Klar. Spannend. Ist sie gefährlich? Nein, wir wollen uns nur mit ihr unterhalten. Hier ist meine Karte. Bekomme ich eine Belohnung? Klar. 70 Tulpen? Der siebente Tag. Der Tag, an dem man Sven-Erik Sederin gefunden hatte. Sein Auto stand in einem Waldweg, dessen Einbiegung völlig zugewuchert war. Ein Bauer hatte ihn entdeckt, als er eine Runde durch sein Gelände machte. Er saß im Wagen, der Kopf war aufs Lenkrad gerutscht. Ein gelber Plastikschlauch schlängelte sich vom Auspuff durch eine schmale Ritze im hinteren Seitenfenster ins Wageninnere. Die Ritze war mit einem Stück Stoff abgedichtet worden. Als Ann Lindell die Tür öffnete, sah sie auf dem Armaturenbrett den Zettel liegen. Verzeiht. Eine Reihe von 8 kindlich hingekrakelten Druckbuchstaben. Er ist bereits vor 5 Tagen gestorben. Gegen Mittag steht hier. Zwischen 11 und 14 Uhr. Todesursache: Kohlenmonoxidvergiftung. Kurz davor hat Sederin fast einen halben Liter Gin getrunken. Gordon's Dry. Ich habe die Flasche im Auto gesehen. Und außerdem steht inzwischen zweifelsfrei fest, dass es der BMW war, mit dem seine Frau und seine Tochter überfahren wurden. Familiendrama in Uppsala. Und trotzdem, ich verstehe an dieser Geschichte irgendetwas nicht. Erst sie, dann er. Vater, Mutter, Kind. Niemand soll übrig bleiben. Die endgültige Vereinigung. Als wenn der Mord ein Teil seines Selbstmords wäre. Womit wir wieder einmal einen Fall geklärt hätten. Nur schade, dass das Motiv fehlt. Vielleicht bringen ja die Papierschnipsel noch was, die wir in Cedrins Mülltonne gefunden haben. Die Schnipsel aus der verlotterten Villa. Sie hatte sie beinahe vergessen. Darauf hatten ein Name und ein paar fremdsprachige Brocken ihre Aufmerksamkeit erregt. Die meisten Kollegen hatten auf Spanisch getippt, was der hinzugezogene Übersetzer bestätigen sollte. Julio Pineda. Der achte Tag. Der Name ist kaum verstümmelt, aber der Rest. Es fehlt einfach zu viel. Viele haben Not gelitten. Und deshalb die Bitte um... Aber um was? Ich weiß nicht, irgendwie scheint es um Trauer zu gehen. Und um Geld auch. Könnte es sein, dass der Brief aus der Dominikanischen Republik kam? Doch, könnte sein. Das Papier ist so. Und auch im Ton. Doch, man könnte an die Karibik denken. Julio Pineda. Der Schnipsel mit diesem Namen aus Spanien oder dem spanischsprachigen Raum war das Einzige, was sie hatte. Das Einzige, was nicht passte. Was vielleicht noch auf etwas anderes verwies. Du siehst müde aus, Ann. Es ist Mittsommer. Ich war lange wach letzte Nacht. Hier, ich hab was. Der neunte Tag. Ein Video. Wart's ab. Uppsala ansässige Unternehmen Medforsk führt illegale Tierversuche an Affen durch. Die Versuche laufen seit 2 Jahren. Wo ist das gelaufen? Sie verstoßen gegen bestehende Gesetze. Gestern Abend. Und bedeuten eine auf TV4. Ein paar Maskierte haben sich Zutritt zum Studio verschafft. Und die Nachrichtensprecherin gezwungen, ihr Kommuniqué vor laufender Kamera zu verlesen. Kommando zur Befreiung der Tiere. Warnen mit Forsk zum letzten Mal. Beenden Sie die qualvollen Versuche. Sonst stoppen wir Ihr blutiges Handeln. Sie glauben, dass Sie sich über den Tierschutz hinwegsetzen können. Und rechtfertigen sich damit, dass... Und die Leute im Studio haben das so einfach mitgemacht? ...der Menschheit geschehe. Kaum zu glauben. Die Tierschützer haben behauptet, sie hätten Waffen und Sprengstoff. Und? Hatten sie? Sieht nicht so aus. Aber es geht um Medforsk. Vielleicht ist das unsere Spur. Waffen. Haben Sie welche? Praktisch alle, die Parkinson erforschen, sind auf Tierversuche angewiesen. Das heißt... Der zehnte Tag. Ja, wir haben Versuche an Affen durchgeführt. Illegale, behaupten die Tierschützer. Stimmt das? Natürlich nicht. Wir haben mehrere Versuchsreihen durchgeführt. Alles genehmigte Versuche. Wo sind die Affen? Unterschiedlich, unter anderem in Ultuna. An der Landwirtschaftlichen Fakultät? Da gibt es absolut lückenlose Kontrollen von unabhängigen Veterinären. Und Sie sehen keinen Zusammenhang zwischen Cederen, den Affen und der Aktion bei TV4? Nein. Den sehe ich nicht. Ich weiß wirklich nicht, was hier vorgeht. Ad 1. Ihr Forschungsleiter überfährt zuerst seine Familie und nimmt sich anschließend selbst das Leben. Ad 2. Medforsk führt Versuche an Affen durch, die Tierschützer und vermutlich auch zahlreiche andere Leute für Tierquälerei halten. Ich glaube nicht, dass man verrückt sein muss, wenn man nach einem Zusammenhang fragt. Vielleicht müssen wir Cederins Tod neu bewerten. Ich möchte wirklich wissen, was in diesen Idioten gefahren ist. Er war doch Ihr Freund. Sie sollten es wissen. Wir werden uns die Affen natürlich ansehen. Sie musste das sagen. Sie musste es sagen, obwohl sie sicher war, dass die Überprüfung der Affen in Ultuna nichts ergeben würde. Dafür war Jack Mortensen viel zu schlau. Möglicherweise kein schöner Anblick, das Ganze. Aber alles nach Vorschrift. Ja? Sprech mit Ann Lindell. Ja. Ich habe Informationen über Sven-Erik Cederin. Aha. Er hat sich nicht das Leben genommen. Der 14. Tag. Wer sind Sie? Das spielt keine Rolle. Für mich spielt das eine große Rolle. Es spielt keine Rolle. Wichtig ist allein, dass Sie nicht glauben dürfen, Sven-Erik hätte seine Familie überfahren und sich anschließend das Leben genommen. Das ist vollkommener Schwachsinn. Sind Sie seine Freundin? Eine Freundin der Familie. Sie kannten Sven Erik nicht. Er war ein weichherziger Mensch. Er hat sie nicht umgebracht. Und sich selber auch nicht. Niemals. Der 15. Tag. Ich bin ganz sicher, Han. Diesmal haben wir sie. Eine Schnapsidee, seine Geliebte auf den Höfen hier draußen in Rasboot zu suchen. Ann, als ich mit Nilsson hier war, haben wir mit einer Frau gesprochen, auf die Beschreibung der Verkäuferin aus dem Supermarkt passt. Die Verkäuferin. Warum haben wir die eigentlich nicht mitgenommen? Was? Wenn sie nur nicht so schnell aufgelegt hätte. Danke, dass du mir zuhörst. Na, du wirst schon sehen. Da vorn kommt ihr Haus. Sie heißt Gabriela Mark. Du wirst sie an ihrer Stimme erkennen. Hoffentlich. Na, heute arbeitet sie jedenfalls nicht in ihrem Gemüsegarten. Ula, wenn das alles stimmt, warum hat sie Nilsson und dir dann nicht gesagt, dass sie Sederin kennt? Vielleicht will sie lieber mit einer Frau sprechen. Frau Mark? Hallo? Frau Mark? Bitte öffnen Sie! Polizei! Es ist offen. Komm. Hallo, Frau Mark? Sind Sie zu Hause? Vielleicht ist sie irgendwo auf dem Grundstück. Komm, wir sehen uns draußen um. Im Hof fanden sie einen Erdkeller und darin Regale voller Einmachgläser und Flaschen. Gabriela Mark ließ offenbar nichts von dem verkommen, was sie in ihrem Garten anbaute. Aber von ihr selbst keine Spur. Nichts als Saft und Marmelade. Ann, komm doch mal her. Das ist ja ein herrlicher Haufen Steine. Komm hier rüber. Guck mal, an denen hier ist überall das Moos abgeschabt. Sieht so aus, als hätte hier gerade jemand was umgeräumt. Ich glaube, wir sollten der Spurensicherung Bescheid sagen. Stein für Stein trugen die Kollegen den Haufen ab und legten Gabriela Marks Körper frei. Im Gesicht der Toten hing Moos. Ihre Hände waren zu Fäusten geballt. Am Hals waren kräftige blaue Würgemale zu sehen. Ein Grab wie ein Bett aus Stein. Ein Steinbett. Hast du etwas gefunden? Hier. Oh, ein Kalender. Ich wusste gar nicht, dass es solche noch gibt. Wie in meiner Kindheit, da hatte ich auch immer solche geblümten. Guck dir mal den Eintrag von gestern an. Welche Rolle spielt Palle dabei? Kann ich mich auf ihn verlassen? Palle? Wer ist das? Es war kein Tagebuch im eigentlichen Sinn. Der Kalender enthielt eher verstreute Bemerkungen über die Aussaat des Gemüses, übers Wetter. Sederens Namen tauchte mehrfach auf. Sven Erik anrufen oder Sven Erik in Spanien. Ich habe es gewusst. Gabriela Mark ist der Schlüssel in diesem Fall. Bloß, was hat sie mit der Medforsk zu tun? Der 19. Tag. Ich bin ihre Telefonate durchgegangen. Sie hat nicht oft telefoniert, aber... Nun mach's nicht so spannend, Ula. Sie hat viermal Jack Mortensen angerufen. Mortensen? Der hat doch behauptet, nichts zu wissen. Wann? Zuletzt vorgestern, um 14.10 Uhr. Davor dreimal. Das erste Mal, nachdem Sven Eriks Leiche gefunden wurde. Das gibt's doch nicht. Insgesamt hat sie 52 Minuten mit ihm geredet. Die hatten sich anscheinend einiges zu sagen. Hoffentlich sagt er das auch uns. Ula ging weiter die Passagierlisten des Flughafens durch, in der Hoffnung, Sedarens Namen zu finden. Ohne Erfolg, obwohl er seine Suche nun auf alle abgehenden und ankommenden Flüge in Richtung Dominikanischer Republik ausgeweitet hatte. Das gleiche bei der Suche in Richtung Malaga, wo der Konzern, für den Medforsk forschte, seinen Hauptsitz hatte. Schön, Sie zu sehen. Der 21. Tag. Sie haben mir glatt ins Gesicht gelogen. Was meinen Sie damit? Ich meine Sederins Geliebte. Sie wussten von ihr. Und sie wussten auch, wo sie ist. Ja, ja. Ich kenne Gabriela. Mortensen begann, einigermaßen zusammenhängend davon zu erzählen, wie Gabriela und Sven Erik sich kennengelernt hatten. Seit er mit ihr zusammen war, hat er angefangen, seine Arbeit und natürlich die der Firma in Frage zu stellen. Ging es dabei um die Tierversuche? Wieso denn? Wir haben immer mit Versuchstieren gearbeitet. Sederin war kein Tierschützer. Kein Militanter, meine ich. Auf gar keinen Fall. Hatte dieser seltsame Landankauf in der Dominikanischen Republik etwas mit Gabriela Mark zu tun? Wollten die beiden vielleicht dorthin ziehen? Keine Ahnung. Das Ganze bleibt mir ein Rätsel. Worüber haben Sie mit Gabriela Mark gesprochen? Meistens natürlich über Sven Erik. Und ich wollte wissen, wie sie so zurechtkam, nach so einem Schlag. Am 29. vor 5 Tagen, am letzten Donnerstag. Was haben Sie Donnerstagabend gemacht? Wissen Sie das noch? Natürlich. Ich habe in meinem Garten einen Teich ausgehoben. Ich bin dabei, den Garten umzugestalten und hatte einen kleinen Bagger gemietet. Und von wann bis wann haben Sie in Ihrem Garten gearbeitet? Ich habe so gegen 6 angefangen und gebaggert, solange es hell genug war. Wieder hatte sie, als sie Mortensen zur Tür brachte, das Gefühl, dass das eine so fest stand wie das andere. Dass sie das Alibi überprüfen musste und dass bei der Überprüfung nichts herauskommen würde. 3 Hinweise aus der Bevölkerung dort in Raspo. 2 habe ich gleich aussortiert, aber der 3. ist nicht uninteressant. Nämlich? Er kommt von einer Frau, die ungefähr 1 Kilometer entfernt von Gabriela Marks Grundstück wohnt. Sie hat am 29. abends gegen 8 einen Wagen gesehen, den sie nicht kannte. Dort in der Gegend fallen die Autos noch auf, so ländlich und einsam, wie es da ist. Jetzt sag bitte, dass es das von Mortensen war. Sie hat ihn als kleinen roten Lieferwagen beschrieben. Keine Marke, nur das Auto sei schnell gefahren auf dem Schotterweg. Viel zu schnell. Ulla, kümmere dich bitte darum. Und sprich noch mal mit dem Baggerverleih. Frag, wann sie den Bagger wieder abgeholt haben. Ah ja. Und was tust du? Ich fliege derweil nach Spanien. Wie bitte? Ich muss nach Malaga. Ich muss mir die Auftraggeber von MedForsk ansehen. Schließlich warten sie auf das Medikament, um das große Geld damit zu machen. Diese Tierversuche, das lässt mir einfach keine Ruhe. Als sie sich die Flugverbindungen heraussuchen ließ und ein Ticket bestellte, dachte sie tatsächlich einen Augenblick lang daran, dass es in Malaga bestimmt um die 30 Grad sein würden und dass sie ein paar leichte Sachen einpacken sollte. Antonio Fernández Moya, ihr spanischer Kollege, war über die Geschäftspartner von MedForsk bestens informiert. Una Medico arbeitet seit 8 Jahren in Malaga. Die Geschäfte laufen gut, die Firma ist schnell gewachsen. Etwa 50 Angestellte. Und sie hat inzwischen eigene Bürogebäude und Laboratorien gebaut. Die Firma hat einen guten Ruf. Die Pharmaindustrie ist und bleibt eben eine Branche mit großer Zukunft. Uns ist nicht bekannt, dass MedForsk oder Una Medico gegen irgendwelche Gesetze verstoßen hat. Aber es ist mir natürlich eine Ehre, mit Ihnen zusammenarbeiten zu dürfen, Frau Lindell. Wann können wir in die Firma fahren? Wir haben keine Befugnis, bei Una Medico hereinzuplatzen und in den Firmenunterlagen herumzuschnüffeln. Aber wir könnten mit der Unternehmensleitung sprechen. Der 22. Tag. Sie fuhren zu einem neu angelegten Industriegebiet am Stadtrand. Francisco Cruz de Soto, einer der spanischen Geschäftsführer von Una Medico, nahm sie in Empfang, um ihnen wortreich zu versichern, dass man ihnen von Seiten des Unternehmens keinerlei Steine in den Weg legen würde. Er bedauerte die Vorfälle in Schweden, den Tod Sven Erik Sederens und seiner Familie. Ja, in der Dominikanischen Republik sei er 2-mal gewesen, jedes Mal um Urlaub zu machen. Und von den Finanztransaktionen, die MedForsk in die Dominikanische Republik vorgenommen hatte, wisse er nichts. So ging es eine ganze Weile hin und her, bis sich Kommandant de Moya überraschend einschaltete. Señor de Soto, mir liegen gewisse Informationen vor. Aus sicherer Quelle, oder besser gesagt aus 2 Quellen, haben wir erfahren, dass Sie mit einigen kriminell vorbelasteten Herren in Kontakt gestanden haben. Zum Beispiel... Was soll ich dazu sagen? Gerüchte über erfolgreiche Unternehmen und Unternehmer haben immer Hochkonjunktur. Habe ich recht? Zum Beispiel Jaime Urbano. Moya hatte nur diesen Namen genannt. Ganz einfach, ganz schlicht. Trotzdem war Ann Lindell zusammengezuckt. Der Name sagt mir nichts. Ist das einer Ihrer Bekannten? Der Mann ist ein berüchtigter Mörder. Ursprünglich ein kleiner Dieb und Unruhestifter. Mittlerweile ein gewiefter und skrupelloser Killer. Ich glaube, Sie hatten mit ihm zu tun. Vielleicht haben Sie sich nur den Namen nicht gemerkt. Vor 4 Wochen hat er 4 Millionen Peseten von einem unbekannten Bewunderer bekommen. Wissen Sie, Urbano macht nichts umsonst. In gewisser Weise ist er auch ein erfolgreiches Unternehmen mit Expansionsmöglichkeiten. Das meint jedenfalls seine greise Mutter. Sie schwiegen, als sie ins Polizeihauptquartier an der Plaza Azania zurückfuhren. In dem, was sich Moya und De Soto zu sagen hatten, hatte mehr mitgeschwungen, als sie verstehen konnte. Und sie hatte den Eindruck, dass Moya sie nur unzulänglich informiert hatte. Ich wollte keine allzu großen Erwartungen wecken. Es ist immer besser, mit positiven Überraschungen aufwarten zu können, als umgekehrt, oder? Ich kenne den Namen Jaime Urbano. Woher? Wir sind die Passagierlisten der Flüge in die Dominikanische Republik und nach Malaga durchgegangen. Alle Hinflüge, alle Rückflüge. Aber das müssen Tausende von Namen sein. Alle, die uns wie Touristen vorkamen oder wie schwedische Rentner, die an der Costa del Sol ihren Lebensabend verbringen, haben wir aussortiert. Zugegeben, etwas willkürlich. Aber wir hatten keine andere Wahl. Und es blieben immer noch etwa 1000 Namen übrig. Unter anderem Jaime Urbano. Und an diesen einen Namen erinnern Sie sich? Ich habe einen Nachbarn, der heißt Urbano, nur deshalb. Und der Name tauchte mehrfach auf. Und Urbano ist von Stockholm ausgeflogen? Ich erinnere mich nicht an die Daten. Aber er steht auf den Listen. Wenn ich Ihr Fax benutzen darf, können wir Sie uns sofort schicken lassen. Und dann gehen wir was essen. Antonio Fernandez Moya führte sie in ein einfaches Restaurant im Schatten der großen Kathedrale, in dem er offenbar häufig verkehrte. Eine ganze Weile erzählte er über Malaga, bevor er sich dezent nach ihren Familienverhältnissen erkundigte. Als sie das Thema mit der Bemerkung beendete, dass sie allein lebe, sah er sie an, als leide sie unter einer schweren Krankheit. Wir wissen also mit Sicherheit, dass Jaime Urbano am 12. Juni, zwei Tage vor dem Mord an Josephine und Emily Sidaren, nach Stockholm geflogen ist. Drei Tage später ist er wieder zurückgeflogen. Also hatte Gabriela Mark doch recht. Wer ist das? Sidarens Geliebte. Sie hat darauf beharrt, dass er weder seine Familie noch sich selbst umgebracht haben könne. Wir suchen schon eine ganze Weile nach Urbano. Wir wissen, dass er Mitte Juni eine größere Geldsumme bekommen hat. Das bestätigen mehrere voneinander unabhängige Quellen. Zum einen ein Dealer, dem Urbano einen größeren Betrag schuldete. Zum anderen eine Prostituierte, die er regelmäßig aufsucht. Wissen Sie, wo er sich jetzt aufhält? Es hieß, er sei in Ronda, eine kleine Stadt, die reinste Gerüchteküche. Ein alter Bekannter, ein Scheckbetrüger, der sich inzwischen darauf verlegt hat, in seiner Bar Touristen auszunehmen, hat immer mal einen Tipp für uns. Frühmorgens um 5 fuhren sie nach Ronda, zu dem Haus, in dem sich Jaime Urbano aufhalten sollte. Eine schwarz gekleidete, mindestens 80-jährige Frau erklärte ihnen, dass der Vogel nachts ausgeflogen sei. »Wir haben den Hinterausgang nicht überwacht«, fluchte Moya. Auf dem Rückflug fühlte sich Ann trotzdem entspannt. Vergeblich konnte man ihren Ausflug nach Malaga nicht nennen. Als sie im Büro eintraf, erwartete sie eine Nachricht. Ein gewisser Adrian Mart von der Zeitung Alternative Tierhaltung wünschte, sie zu sprechen. Ich habe mir Gedanken über Medforsk gemacht. Der 23. Tag. Medforsk? Ein guter Freund von mir ist Mitglied im Kommando zur Befreiung der Tiere. Sein Name tut nichts zur Sache. Ich würde ihn selbst unter Folter nicht verraten. Ich glaube nicht, dass es so weit kommen wird. Er hat Angst. Seit den Ereignissen bei TV4 sind ihre Kollegen wie die Geier hinter seinen Leuten her. Viele von denen sind noch halbe Kinder, die im Grunde gar nicht richtig wissen, was sie da tun. Das ist eben cool, Hamster und Füchse freizulassen, aber jetzt wird ihnen doch mulmig. Er sagt, also seine Kontaktperson sagt, es gibt Beweise dafür, dass Medforsk illegale Versuche durchführt. Was für Beweise? Weiß ich nicht. Wer ist die Kontaktperson? Dass Sie müssen akzeptieren, was ich Ihnen sage. Okay. Der Maulwurf bei Medforsk ist offensichtlich auf ein Dokument gestoßen, dem man entnehmen kann, dass illegale Versuche an Affen durchgeführt worden sind. Illegale Versuche? Ja. Darüber hinaus gibt es ein Dokument, auf das wir uns keinen Reim machen konnten, in Englisch. Es geht um Parkinson-Forschung, so viel haben wir verstanden. Aber was uns richtig neugierig gemacht hat, war so eine Bemerkung auf Schwedisch am Fuß der Seite. Jemand hat in etwa geschrieben, Wahnsinn kann zu Risiken und großem Leiden führen. Ich rate von einer Fortsetzung ab. Es war einfach so ein Gekritzel unten auf der Seite. Wo ist das Papier jetzt? Ist es weg? Das glaube ich jedenfalls. Weg? Nach dem Tod von Cederin hat unsere Kontaktperson wohl kalte Füße bekommen. Die fragliche Person weigert sich seitdem, mit meinem Freund zu sprechen. Und Sie haben keine Kopie gemacht? Ich finde das alles auch nicht so ohne. Trotzdem will ich meinem Freund helfen, irgendwie. Sagt Ihnen der Name Gabriela Mark etwas? Nein. Und wie steht es mit Julio Pineda? Ja, haben Sie den Namen etwa schon mal gehört? Nicht gehört, aber gesehen. Er tauchte in diesem englischsprachigen Papier auf. Zusammen mit einer Reihe anderer Namen. Der 24. Tag. Ann Lindell und Ula Hafer blasen zum Sturm auf die Festung. Ohne Vorwarnung zitierten sie alle Angestellten von Medforsk aufs Präsidium. Manche hatten protestiert, aber der Staatsanwalt erklärte ihnen, worum es schließlich ging. Um Mord. Nur Jack Mortensen hörte nicht auf zu lamentieren, bis sie genug davon hatte und ihn einem Kollegen überließ, während sie selber von Zimmer zu Zimmer ging und mit halbem Ohr Bruchstücke der Unterhaltungen aufschnappte. Ich freue mich auf dieses Kind. Und Ihr Mann? Der ist ziemlich aufgeregt. Schließlich ist es auch sein erstes Kind. Was macht er eigentlich? Er arbeitet an der landwirtschaftlichen Fakultät in Ultuna. Ist er auch Wissenschaftler? Er ist Veterinär. Die Leute von Medforsk waren allesamt durcheinander. Das Drama um Cederin und seine Familie schockierte sie. Ann Lindell und Ula Hafer stellten sich vor, wie es wohl in ihren Köpfen weiterarbeitete, nachdem sie sie endlich nach Hause entlassen hatten. Dass du in Malaga warst, hat Theresia Wall ziemlich überrascht. Sie hat erst mal kein Wort rausgekriegt. Mortensen wusste aber schon Bescheid. Nur seinen Leuten hat er offenbar kein Wort von der Aktion gesagt. Ein Blinder sieht, dass er von diesem De Soto instruiert worden ist. Und einer schiebt dem anderen die Schuld in die Schuhe. Wenn du mich fragst, Theresia Wall hat etwas auf dem Herzen. Sie ist schwanger. Vielleicht ist sie deshalb unruhig. Sie hat eine ganze Menge Fragen zu Gabriela Mark gestellt und war ziemlich neugierig. Als ich wissen wollte, ob sie Gabriela gekannt hat oder schon mal von ihr gehört hat, ist sie einer Antwort ausgewichen. Irgendwas hat sie gesagt, das ich interessant fand. Verdammt, aber ich komme nicht mehr drauf, was es war. Wie es aussieht, hat auch niemand eine Ahnung, wer Palle sein könnte. Das deutet darauf hin, dass er nicht zum engeren Umfeld von Medforsk gehört. Sonst müsste doch irgendjemand schon mal seinen Namen gehört haben, oder? Als Ann Lindell an diesem Abend in ihrer Wohnung ankam, fiel ihr alles auf, was sie sonst erfolgreich zu übersehen pflegte. Der leere Kühlschrank, das dreckige Geschirr, das sich in der Spüle stapelte. Und der Wäschekorb quoll über. Immerhin, aus der Dusche kam immer noch warmes Wasser. Ihr wurde übel. Während das Wasser über ihr Gesicht lief, dachte sie daran, dass es so nicht weitergehen konnte. Und wenn sie ein Kind... In diesem Augenblick fiel ihr wieder ein, was Theresia Wall gesagt hatte. Aber... Ulla, ich bin's, Ann. Ich hab's. Theresia Walls Mann ist Veterinär in Ultuna. Und? Adrian Mord. Du weißt doch, der mit dem Tierschützerfreund... Er ist Agronom und muss auch an der landwirtschaftlichen Fakultät studiert haben. Du meinst, die kennen sich? Warum nicht? Vielleicht hat sogar Theresias Mann Mord die Informationen über die illegalen Tierversuche zugespielt. Verstehe. Morgen hole ich sie mir nochmal aus Präsidium, okay? Gute Nacht, Ann. Gute Nacht. Diesmal erwies sich ihr Einfall postwendend als Treffer. Von einer zuvorkommenden Sekretärin der Landwirtschaftsuniversität erfuhr sie am nächsten Morgen, dass Karl Göran Wall, Theresias Mann, 1982 sein Examen in Ultuna gemacht hatte. Im gleichen Jahr wie Mord. Kennen Sie einen Mann namens Adrian Mord, Frau Wall? Nein. Der 25. Tag. Aber Ihr Mann kennt ihn. Wir könnten ihn anrufen und ihn fragen, Frau Wall. Okay. Ich kenne Adrian Mord. Na und? Er hat uns ein paar Informationen zukommen lassen. Es war letzten Herbst. Sven Erik war in Malaga und kam zurück, außer sich vor Wut. Er war nicht mehr er selbst. Das war die Zeit, als er anfing, sich mit Mortensen zu streiten? Es war einfach entsetzlich. Die Atmosphäre in der Firma veränderte sich. Ganz plötzlich. Alles war vergiftet. Bis dahin war alles so gut gelaufen. Wir waren fast alle untereinander befreundet. Manche schon vom Studium her. Eine Mannschaft. Fast eine Familie. Worüber haben Sie gestritten? Irgendwann war ich in Sven Eriks Büro. Ich brauchte ein paar Unterlagen. Na und? Weiter? Ich wollte nicht herumschnüffeln, das müssen Sie mir glauben. Aber es war wichtig, die Versuchsauswertung zu finden, nach der ich suchte. Zwischen den Papierstapeln lag ein Blatt, das mir auffiel. Es sah aus wie alle anderen, aber ganz unten... Sven Erik hatte eine Anmerkung gemacht. Verdammte Scheiße stand dort. In großen Buchstaben. Da wird man natürlich neugierig. Und dann stand da noch, dass er von dem, was da dargestellt worden war, dringend abrate und dass es großes Leid heraufbeschwören könne. Hat wirklich Sven Erik diese Notiz geschrieben? Es war seine Handschrift, ganz eindeutig. Es ging um eine geplante Versuchsreihe. Wir haben seit 2 Jahren Versuche an Affen durchgeführt. 2 Kollegen sind dafür verantwortlich gewesen. Aber ehrlich gesagt, die Versuche sind nicht besonders erfolgreich verlaufen. Ist an den Vorwürfen der Tierschützer etwas dran? Sie haben immerhin behauptet, die Versuche seien illegal gewesen. Ich glaube, dass Sie 2 parallele Versuchsreihen durchgeführt haben. Eine, die genehmigt war, und eine offenbar inoffizielle. Glauben Sie das? Oder wissen Sie das? Ich weiß es. Warum haben Sie da nicht Alarm geschlagen? Warum? Die Zukunft der Firma hing doch von dem Parkinson-Programm ab. Die Zukunft von uns allen. Und die Versuche wurden in der Dominikanischen Republik durchgeführt? Ja. Warum gerade dort? Keine Ahnung. Vielleicht sind die Kontrollen dort nicht so streng. Theresia Wall gab an, dass sie nicht gewusst habe, was sie hätte tun sollen. Ihr Mann bekam natürlich mit, wie sie sich veränderte, auch wenn er glaubte, dass es an ihrer Schwangerschaft läge. Aber am Ende hielt sie es nicht mehr aus und erzählte ihm, was sie entdeckt hatte. Gemeinsam hatten sie daraufhin Kontakt zu Adrian Mord aufgenommen, den sie seit Jahren kannten. Sie wussten, dass er die Informationen an die Öffentlichkeit bringen konnte, ohne dass sie oder ihr Mann mit der Sache in Verbindung gebracht wurden. Ja, hallo, spreche ich mit Frau Hauptkommissarin Lindell? Am Apparat. Guten Tag, mein Name ist Eilert Janka. Ich bin ein Nachbar von Jack Mortensen, falls Ihnen der Name etwas sagt. Ja, natürlich. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Also, ich habe mich auch schon früher über ihn beschwert, aber jetzt ist das Maß voll. Es wird nicht besser, es wird immer schlimmer. Warum sagen Sie mir nicht einfach, worum es geht? Um Lärm. Maschinenlärm. Es ist die Hölle. Ich bin von der Kriminalpolizei, Herr Janker. Rufen Sie einfach auf Ihrem zuständigen Revier an, okay? Jetzt reicht's aber. Wenn sich Ihre Kollegen um meine Beschwerden gekümmert hätten, wenigstens einmal, würde ich Sie jetzt auch nicht damit belästigen. Aber Mortensen hat sich jetzt etwas ganz Besonderes ausgedacht. Hören Sie! Vor 10 Tagen hat er einen Bagger bis in den späten Abend laufen lassen. Dabei, Baggerarbeiten müssen tagsüber ausgeführt werden. Das ist jedenfalls meine Meinung. Haben Sie mit Mortensen mal darüber gesprochen? Das hat sich schon oft als ein guter erster Schritt erwiesen. Das habe ich ja versucht. Als ich es gar nicht mehr ausgehalten habe, bin ich los und zu ihm rübergegangen. Und was finde ich dort? Einen Bagger mit laufendem Motor. Ja, aber keinen Mortensen. Eilert Janker war sich ganz sicher, dass Mortensen nicht vielleicht nur mal auf dem Klo gewesen war. Er hatte den Bagger nämlich nicht mehr aus den Augen gelassen. Erst um 22.05 Uhr. Janker hatte sich die genaue Zeit notiert, um sie bei dem anstehenden Gerichtsprozess wegen Lärmbelästigung zu den Akten geben zu können, war Mortensen nach Hause zurückgekommen. Es handelte sich um den Abend des 29. Juni, jenen Abend, an dem Gabriela Mark ermordet wurde. Sie haben oft mit Gabriela Mark telefoniert. Was haben Sie mit ihr besprochen? Das habe ich Ihnen schon gesagt. Hauptsächlich ging es um Sven Erik. Sagt Ihnen der Spitzname Palle etwas? Nein, Nein. Sie können hier nicht so einfach rein. Hörtsinn und lassen Sie mich gefälligst los, junger Mann. Was machst du denn hier? Dasselbe könnte ich dich fragen, mein Junge. Guten Tag. Darf ich vorstellen, das ist Frau Mortensen, seine Mutter. Was hast du denn jetzt wieder angestellt, hm? Nichts. Wir unterhalten uns über den Mord an Gabriela Mark. Was fällt Ihnen ein, meine Mutter hierher zu schleifen? Wir glauben, dass Ihr Sohn uns gewisse Informationen vorenthält. Du hast doch mit der Sache gar nichts zu tun. Ein bisschen Hilfe hat dir noch nie geschadet, mein Junge. Das weißt du genauso gut wie ich. Und wer könnte das nicht verstehen? Zwei seiner besten Freunde zu verlieren, ist ja auch nicht leicht. Sie meinen Sven-Erik und Josephine zu gewinnen? Josephine! Mit der war doch noch nie viel los. Dass du dich damals für die interessiert hast, fand ich unglaublich. Nein, ich meine Gabriela. Ach, kannten Sie auch Gabriela Mark? Ob ich sie kannte? Natürlich. Palle und sie waren doch seit ihrer Kindheit miteinander befreundet. Palle. Wir haben ihn immer schon Palle genannt. Er und Gabriela waren unzertrennlich, als sie klein waren. Wir waren damals Nachbarn, mindestens 10 Jahre lang. Du alte Hexe! Beruhigen Sie sich, Mortensen. Setzen Sie sich los. Sie haben Gabriela Mark also gut gekannt. Sie sind zu ihr gefahren, nicht wahr, Mortensen? Sie haben dich etwas gefragt, Junge. Du kannst doch nicht ernsthaft abstreiten, dass du Gabriela gut gekannt hast. Ich kannte Gabriela, ja. Ich hatte sie sogar gern. Sehr gern. Sie wussten, dass Cederin und Gabriela ein Verhältnis hatten? Natürlich wusste ich es. Ich habe sie erwischt. Ich habe sie gesehen. Ich habe ihnen zugesehen. Palle. Ach, Palle, jetzt verstehe ich. Warum hast du mir nichts gesagt? Immer das gleiche Spiel. Erst Josephine und dann auch noch Gabriela. Doch, endlich den Mund! Sie sind am 29. zu ihr gefahren? Ja. Sie haben sich gestritten? Antworte doch endlich! Schaffen Sie sie raus! Los! Raus mit ihr! Es ist sicherlich besser, wenn Sie nebenan warten, Frau Mortensen. Du hast alles kaputt gemacht. Deine verdammten Stofffetzen, für die interessiert sich keine Sau. Lumpen! Ich warte draußen auf dich, Junge. Ich nehme es dir nicht übel. Scheiße. Auf mich kannst du dich immer verlassen. Sobald Frau Mortensen das Zimmer verlassen hatte, legte ihr Sohn ein Geständnis ab. Es stimmte. Er war am Abend des 29. Juni nach Raspo hinausgefahren. Gabriela Mark hatte ihm gedroht, die Wahrheit über die illegalen Versuche seiner Firma publik zu machen. Sie hasste mich. Sie hat mich für Sven-Eriks Tod verantwortlich gemacht. Und das ganz zu Unrecht? Ich wollte ihr zur Seite stehen. Jetzt, wo sie doch allein war. Aber sie redete die ganze Zeit nur über Sven-Erik, Sven-Erik, Sven-Erik, Sven-Erik und die Versuche. Ich dachte, ich würde ihr etwas bedeuten. Ich habe sie erwürgt. Und 2 Wochen vorher? Haben Sie Josephine und Emily überfahren? Nein. Aber Sie wussten, dass die Auslöschung Ihres Kollegen und Freundes Cederin von Ihren spanischen Kumpanen inszeniert wurde. Sie haben hinterher angerufen. De Soto. Was hat er gesagt? Dass Sven-Erik aus dem Weg geschafft werden musste. Er wollte nicht mehr mitmachen. Und damit es wie eine Familienangelegenheit aussieht... Eine Familienangelegenheit. Sie haben auch Josephine und das Kind... umgebracht. Sprechen Sie es aus. Eine Frau und ein 6-jähriges Mädchen. 2 völlig unbeteiligte Personen mussten sterben, weil Cederin bei diesen dubiosen Geschäften zu gefährlich geworden wäre. Der Landkauf in der Dominikanischen Republik, was hat es damit auf sich? Hatte das was mit den illegalen Tierversuchen zu tun? Was meinen Sie damit? Wir wissen, dass Sie dort illegale Versuche durchgeführt haben. Was ist daran zum Lachen, möchte ich wissen. Sie sind gut im Bilde, Frau Lindell. Sehr gut, sehr, sehr gut. Deshalb wollte Cederin aussteigen, nicht wahr? Er hielt es nicht mehr aus, dass die Affen mit diesem ganzen Zeug gequält wurden. Wahrscheinlich sind bei den Versuchen auch welche umgekommen. Ja. Ja, ein paar bestimmt, nicht wahr? Es ist nicht schön, aber manchmal geht eben auch etwas schief. Aber eins verstehe ich immer noch nicht. Warum wolltest du darin aussteigen, wenn die Versuche sowieso schon abgebrochen worden waren? Ich weiß es nicht. Er war so verändert. Ich glaube, Gabriela hat ihn beeinflusst. Beeinflusst. Sie haben in Malaga angerufen und davon erzählt. Ja. Ja, das habe ich wohl. Mortensen wurde in Untersuchungshaft genommen. Außerdem würde die Spurensicherung Mortensens Haus auf den Kopf stellen. Dieses schöne Haus mit dem noch schöneren Garten, beherrscht von der Stimme der Mutter und einem Haufen vorsintflutlicher Webarbeiten. Die Suche nach Jaime Urbano, dem mutmaßlichen Mörder der Familie Sederin, würde fortgesetzt werden und hoffentlich eines nicht zu fernen Tages erfolgreich sein. Ohne ihn, das wussten sie alle, wäre De Soto nicht zu kriegen. Kannst du mal herkommen? Sieh dir das hier bitte an. Der 27. Tag. Das ist Spanisch, das kann ich nicht lesen. Das haben wir in Mortensens Haus gefunden. Fällt dir dabei nichts auf? Erkennst du etwas wieder? Namen? Oh, natürlich. Julio Pineda. Julio Pinedas Namen. Im ersten Moment dachte ich, es sei eine Personalakte, wegen der vielen Namen. Aber das ist was anderes. Sieh dir die Zahlen an. Blutdruck und Temperaturangaben. Außerdem lateinische Begriffe. Weißt du, was das ist? Das ist eine Art Krankenblatt. Viele haben Not gelitten. Die haben keine illegalen Versuche an Affen gemacht, Ann, sondern an Menschen. Bei dem Papier handelte es sich um eine Erfassung von Daten. Daten von 12 Menschen. 12 Männern im Alter zwischen 44 und 68 Jahren, deren jeweiliger Gesundheitszustand in knappen Sätzen protokolliert worden war. Bei dreien von ihnen waren nach Einnahme der Medikamente Nebenwirkungen aufgetreten, Lähmungen, paroxysmale Ausfälle und Krampfzustände. Und Julio Pineda war an diesen schweren Gesundheitsschädigungen gestorben. Für ihn und die anderen 11 Männer und ihre Familien hatte Sven-Erik Sederin das Gelände in der Dominikanischen Republik gekauft. Das Steinbett. Kriminalhörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Kjell Eriksson. Aus dem Schwedischen von Paul Berf. Hörspielbearbeitung Katrin Wenzel. Es sprachen Ann Lindell, Ulrike Krumbiegel, Ulla Haver, Hans-Jörg Krumpholz, Jack Mortensen, Sebastian Kowski, Jacks Mutter, Christine Davis, Moja, Michael Tregor, Erzählerin Irina Wanka und viele andere. Ton Klaus Hoeneß, Schnitt Frank Biller, Regieassistenz Felicitas Ott, Musik Hendrik Meyer, Regie Axel Pleuser, Produktion Südwestrundfunk 2003, Dramaturgie Klaus Schmitz.